Hello, hello, hello, my friends. Hallo, hallo, hallo, meine Freunde. Still in John chapter 14 and this time verse 13. Wir sind immer noch in Johannes 14 und kommen zum Vers 13. For I will do whatever you ask me to do when you ask me in my name. Denn ich werde alles tun, warum ihr mich bittet, wenn ihr mich in meinem Namen bittet. And that is how the Son will show the Father, they will show that what the Father is really like and bring glory to him. Und so wird der Sohn zeigen, wie der Vater wirklich ist und ihn verherrlichen. Ask me anything in my name and I will do it for you. Frage mich alles in meinem Namen und ich werde es für dich tun. This is the scripture that so many people have used to prove. Das ist eine Schriftstelle, die so viele Menschen benutzt haben, um zu beweisen, that what I believe to live by appropriating faith is wrong. Dass das, was ich glaube, nämlich durch den nehmenden Glauben zu leben, falsch ist. See, I believe that appropriating faith, we need to stop, ask, say thank you, believe and act. Ich glaube, dass der nehmende Glaube Folgendes bedeutet: aufhören zu bitten, Danke sagen, glauben und handeln. Now we need to ask, here's what Jesus told them. Wir müssen uns hier fragen, was Jesus ihnen gesagt hat. But look, aber schau, Jesus said that to whom? Zu wem hat das Jesus gesagt? He clearly said it to the disciples before the finished work of the cross. Er sagte es deutlich zu den Jüngern vor dem vollendeten Werk am Kreuz. So when Jesus said, ask in my name, als Jesus sagte, bitte in meinem Namen, Jesus wanted to encourage them that in his name they can have access to all the goods of God. Wollte Jesus sie ermutigen, dass sie in seinem Namen Zugang zu den Gütern Gottes haben können. And you have to look at the whole context. Du musst den gesamten Kontext betrachten. The whole context is very simple. Der gesamte Kontext ist sehr einfach. Me and the Father are one. Ich und der Vater sind eins. I'm going away to the Father. Ich gehe weg zum Vater. Things are about to radically change. Die Dinge werden sich jetzt grundlegend ändern. And you will be able one day to go where I am because I will come back to get you. Ihr werdet eines Tages dorthin gehen können, wo ich bin, denn ich werde zurückkommen und euch holen. Everyone who believes in me can do what I do in greater things. Jeder, der an mich glaubt, kann das tun, was ich tue und größere Werke vollbringen. If they learn to walk with the Holy Spirit as a person. Wenn er lernt, mit dem Geist als Person zu wandeln. And Jesus is telling them, look, I will do what you want. Und Jesus sagt ihnen, ich werde tun, was ihr wollt. But look, just because Jesus said this to the disciples before the finished work of the cross. Aber schau mal, nur weil Jesus das vor dem vollbrachten Werk am Kreuz zu den Jüngern sagte, it doesn't mean that this applies for us today. Bedeutet es nicht, dass dies für uns heute gilt. Look, in verse 12 he said, the timeless truth is the person who follows me. So he made a general open invitation. In Vers 12 sagte er, die zeitlose Wahrheit ist für die Person, die mir nachfolgt. Er sprach eine allgemeine offene Einladung aus. But in verse 13 he was talking directly to them about them. Wogegen in Vers 13 er direkt zu ihnen über sie gesprochen hat. You guys can ask me. Ihr könnt mich bitten. You see, once we understand that absolutely everything changed after the cross. Wenn wir verstehen, dass sich nach dem Kreuz absolut alles verändert hat. We will learn that we don't have to use scriptures like this to confuse us. Lernen wir, dass wir uns nicht mit solchen Schriftstellen verwirren lassen müssen. But we can actually learn that after the cross things changed and now what the Father has belongs to me and I can take it. Aber wir können lernen, dass sich die Dinge nach dem Kreuz geändert haben und dass das, was der Vater hat, jetzt mir gehört und ich es nehmen kann. Look, I will give you two simple Bible verses that prove that the cross powerfully changed everything. Ich gebe dir zwei einfache Bibelverse, die beweisen, dass das Kreuz alles mächtig verändert hat. Hebrews chapter 1. In Hebräer Kapitel 1. The Bible says that Jesus is the heir of absolutely everything. Sagt die Bibel, dass Jesus der Erbe von absolut allem ist. So if Jesus has been made the heir of everything by God, wenn Jesus durch Gott zum Erben aller Dinge gemacht wurde, Romans chapter 8 says this. Sagt Römer 8 Folgendes. If we are sons, wenn wir aber Kinder sind, then we are also heirs. So sind wir auch Erben. We are co-heirs together with Jesus Christ. Wir sind Miterben zusammen mit Jesus Christus. So I have a question. Ich habe eine Frage. If you are an heir together with Jesus Christ, wenn du zusammen mit Jesus Christus Erbe bist, and everything already belongs to Jesus Christ, und alle Dinge schon Jesus Christus gehören, does that mean that everything belongs to you too? Bedeutet das, dass alles auch dir gehört? Think about it. Denk darüber nach. If you say, well, wow, if I'm a co-heir with Jesus, then whatever Jesus has, I have too. Wenn du sagst, super, wenn ich also Miterbe Christi bin, dann gehört das, was Jesus hat, auch mir. Then I would like to ask you a simple question. Ich stelle dir eine einfache Frage. Do you have to ask for what you already have? Musst du um das bitten, was du schon hast? It's like this. Es ist ungefähr so. Daniel is going to ask himself if he can use his own car. Als ob Daniel sich selbst fragen muss, ob er sein eigenes Auto nehmen kann. Or Daniel will ask me if he can use his own car. Oder Daniel fragt mich, ob er sein eigenes Auto fahren kann. I would say, Daniel, it's your car. Ich würde sagen, Daniel, es ist dein Auto. It belongs to you. It was given to you. Es gehört dir. Es wurde dir gegeben. Now you can actually just use it and drive it. Jetzt kannst du es einfach benutzen und fahren. But because we don't fully understand that the cross changed absolutely everything. Aber weil wir nicht wirklich voll verstehen, dass das Kreuz alles verändert hat. We try to apply this Bible verse and then we get so disappointed. Versuchen wir diesen Bibelvers anzuwenden und sind dann so enttäuscht. How many people came to me and said, Rainer, Jesus said it and I've asked so many things in his name, but it never happened. Wie viele Menschen sind zu mir gekommen und sagten, Reinhard, Jesus hat es gesagt und ich habe so viele Dinge in Jesu Namen erbeten, aber es ist nie etwas geschehen. As we say in Portuguese, pois é. Denn mit dem Kreuz hat sich das Spiel verändert. You know, we can learn from Jesus, we can see principles, yes. Wir können von Jesus lernen, wir können Prinzipien erkennen, ja. In everything he said, there are things to learn for us. Hey guys, don't worry. In allem, was er sagt, stecken Dinge, die wir lernen können. Leute, macht euch keine Sorgen. But we have to understand that everything regarding obtaining things from God changed with the cross. Aber wir müssen verstehen, dass sich mit dem Kreuz alles verändert hat, wenn es darum geht, etwas von Gott zu bekommen. Somebody asked me recently, Reinhard, I don't understand. Kürzlich fragte mich jemand, Reinhard, ich verstehe das nicht. Because you say that not everything that Jesus actually said has a meaning for us, is for us. Denn du sagst, dass nicht alles, was Jesus tatsächlich gesagt hat, eine Bedeutung für uns hat, für uns ist. He said, so what about the Beatitude? Wie sieht es mit der Bergpredigt aus? What do I know, what is for me and what is not for me? Woher weiß ich, was für mich ist und was nicht für mich ist? I'll give you a couple of beautiful keys. Ich gebe dir ein paar schöne Schlüssel. Number one, everything the Holy Spirit speaks to you through anything in the Bible, it's for you. Erstens, alles was der Heilige Geist durch irgendetwas in der Bibel zu dir spricht, ist für dich. So the Holy Spirit can take any verse and he put it in your heart and it's for you. Der Heilige Geist kann irgendeinen Vers nehmen, er legt ihn in dein Herz und er ist für dich. But regarding the words of Jesus, aber was die Worte Jesu angeht, here is the simple truth to understand. Ist hier die einfache Wahrheit, die wir verstehen müssen. When it comes to your relationship with people, wenn es um deine Beziehung mit Menschen geht, the words of Jesus are to be taken very seriously. Sind die Worte Jesu sehr ernst zu nehmen. But when it comes to my relationship with God, aber wenn es um meine Beziehung zu Gott geht, this has changed after the cross. Hat sich das nach dem Kreuz geändert? See, I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. After the cross, Jesus would have never said to the rich young boy. Nach dem Kreuz hätte Jesus niemals zu dem reichen jungen Mann gesagt. When he said to him, als er ihn fragte, what do I have to do to have eternal life? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? What was the answer? Was war die Antwort? Hold the commandment. Halte die Vorschriften ein. Do you think today when you would come to Jesus, Jesus, I'm going to hell. How can I go to heaven? Denkst du, wenn du heute Jesus fragen würdest, Jesus, ich komme in die Hölle. Wie kann ich in den Himmel kommen? He would never say that. Würde Jesus das nie sagen? He would simply say, you have to believe in me. Er würde einfach sagen, du musst einfach an mich glauben. So everything changed with the cross. Alles hat sich mit dem Kreuz verändert. Today you can simply take what belongs to you. Heute kannst du einfach nehmen, was dir gehört. See you tomorrow. Bis morgen.